Dialog 2. Hotel Astoria, Anuin? Burlo. Guten Abend, Frau Anuin. Ah, Herr Burlo. Ist etwas nicht in Ordnung? Doch, ich meine nein. Meine Frau hat ihren Mantel in der Halle vergessen. Einen Mantel? Welche Farbe bitte? Er war grau. Ja, wir haben ihn gefunden. Das ist gut. Das war doch ein Geschenk. Können Sie ihn mir zuschicken? Sicher. Danke. Schicken Sie mir bitte dann die Rechnung. Mache ich. Auf Wiederhören.